once again next week. Carlotta spielt den Blues. Kriminalhörspiel von Joy Markert nach dem Roman von Linda Barnes. Zum Four Seasons Hotel, ich hab's eilig. Okay. Liebst dich noch? Ja. Du fährst Taxi? Natürlich fährst du Taxi, blöde Frage. Und stört dich der Rauch? Du bist bloß ein Joint. Über Jahre hatte ich ihn verfolgt. Den Weg der guten alten Dee Willis. In kürzester Entfernung von meinem klapprigen Fernseher gekauert, habe ich mir angeschaut, wie sie damals noch in kleinen Schuppen aufgetreten ist. Einmal war sie so betrunken, dass man sie nur einen Song zu Ende singen ließ, und selbst davon konnte sie nur den halben Text. Das muss vor 5 Jahren gewesen sein, und die Fans haben ihr längst vergeben. Warst du nicht mal bei der Polizei? Leben und leben lassen, pflegte meine Mutter mal Englisch, mal Jiddisch zu sagen, als ich noch klein war. Sie hatte einen ganzen Sack voll solcher Lebensweisheiten von ihrer Mutter. Inzwischen weiß ich, sie meinte einfach, misch dich nicht ein. Genützt hat die Warnung nichts. Ich verdiene mir ja schließlich mein Brot mit dem Einmischen. Oder vielmehr, damit müsste ich es verdienen. Was ist das? Hey, ist die Lizenz echt? Privatdetektivin bist du? Wieso fährst du dann Taxi, Carlotta? Gerade bei Dee Willis hätte ich Mutters Spruch beherzigen sollen. Mein Gott, ich schick der Himmel, du kannst mir aus der Klemme helfen. Misch dich nicht ein. Aber ich habe Dee Willis schon immer bewundert. Ich war mal die Rhythmusgitarre in ihrer Amateurband und habe daran gedacht, ebenso wie die Profimusikerin zu werden. Du musst mir helfen. Wir haben uns immer geholfen, weißt du doch. Eine Zeit lang waren wir unzertrennlich. Sie hatte den vollkommenen Busen und die Whisky-Stimme aus einer tiefen Röhre. Ich die langen Beine und das feuerrote Haar. Wir pflegten uns im Spaß gegenseitig zu versichern, dass wir beide zusammen einen großartigen Körper hatten. Ich verlang keinen Freundschaftsdienst, Carlotta, ich zahl gut. Ich bin dann aber doch auf der Polizeiakademie gelandet und vorübergehend Polizistin geworden. Ach, ist auch schon wieder eine Latte Jahre her. Aber die hat's gepackt. Die hat unverdrossen 16 Jahre rumgekrebst und dann auf einmal einen Hit gelandet. For Tonight. Komm mit ins Hotel, Carlotta, dann triffst du die ganze Bagage. Das heißt, einen triffst du nicht mehr. Um den geht's ja, den musst du unbedingt finden. Ich zahl dir alles. Alles, was du verlangst. Kenn ich ihn? Ja. Du kennst ihn so gut wie ich. Moment, ich soll doch nicht etwa Carl suchen, oder? Stell das Taxi an die Ecke und komm mit. Mein Ehemann Carl war der beste Bassist, den wir je in der Band hatten. Ein begnadeter Bassist. Aber ein Mistvieh von Ehemann. Calvin Terrieux. Ich habe ja zum Glück nicht mal seinen Namen angenommen. Ja, begnadete Finger auf den Saiten und mehr noch am Spritzbesteck und an fremden Frauen. Dee Willis zum Beispiel. Deshalb habe ich ihn rausgeschmissen. Damals. Kerl ist es nicht. Schwör's, Carlotta. Na dann spuck endlich aus, wer es ist. Wen soll ich für dich auftreiben? Nein. Ich sag's dir oben. Ihre Suite war voller Leute, die ich nicht kannte, die aber nichts anderes sein konnten als ihre jetzigen Bandmitglieder. Wenn die Katze außer Haus ist, tanzen die Mäuse. Die hier koksten oder fummelten. Ein drahtiger Schwarzer zog eine Linie aus weißem Pulver auf dem Cocktailtisch. Eine große, dunkelhaarige verspeiste gerade ein Bürschchen, das mindestens 10 Jahre jünger war als sie und dunkle Schmachtaugen hatte, die schon logen, bevor er ans Lügen dachte. Die Große schaute mich an, als ob sie mich gleich mit verschlingen wollte. Das ist Brenda, der Bass. Bei meinem Ex-Mann, Cal, hatte sie das Wort Bass anders ausgesprochen. Oh, Himmel, ich wollte nicht an früher denken. Ich wollte nur wissen, wen verdammt nochmal ich für die suchen sollte. Aber sie zog es in die Länge. Willst du das Schlafzimmer sehen? Ich muss kontrollieren, ob sich vielleicht wieder jemand reingeschlichen hat. Vorgestern habe ich so einen Groschenjournalisten erwischt, wie er gerade ein Mikro unter das Bett installieren will. Na, wer dich kennt, braucht es doch nur im Fahrstuhl hinzuhängen. Du treibst es ja überall, die. Ich habe mich verändert. Ich tue es nur noch im Bett. Wohnst du immer noch bei Tante Bea? Ja, ich habe ihr Häuschen geerbt. Sie ist gestorben. Ich vermisse die alten Zeiten. Na, deshalb hast du mich ja wohl nicht hergeholt, oder? Gut, kommen wir endlich zum Geschäft. Kannst du Davy für mich suchen? Oh, verfluchter Mist. Du meinst doch nicht etwa Davy Dunroby. Den meinst du doch hoffentlich nicht. Hey, du bist die Einzige, die ihn finden kann. Ciao. War nett, dich wiederzusehen, Dee. Verdammt, Carlotta, bleib hier! Das waren noch geile alte Zeiten damals. Rock and Sex and Drugs. Was waren wir crazy, du und Cal Terrier und Davy Dunroby und die anderen. Und Lorraine Holbrook. Sex and Drugs and Death, meinst du wohl? Für mich ist es auch nicht einfach, davon zu reden. Schon gar nicht über Davy Dunroby. Die Frauen haben sich ihm ja alle an den Hals geschmissen. Davy hatte mehr Fans als ich. Ja, bis er mit dem Trinken anfing. Nicht so wie du und ich. Ach, der trank, als würde er dafür bezahlt. Und bald, bald war er bei den Pennern wirklich wahr. Ich habe ihn mal zufällig wieder getroffen. Er humpelte und er stank. Sein Humpeln geht nie mehr weg. Er kann kaum einen Job kriegen. Ich habe ihn nicht hängen lassen. Ich habe immer wieder ein bisschen Geld geschickt. An Adressen, die er mir nannte, wo er an das Geld drankam. Ach Gott, die, schau nicht so, als sei es dir peinlich, bei einer guten Tat ertappt zu werden. Seit einem halben Jahr höre ich nichts mehr von Davy. Da muss man doch was unternehmen, Carlotta. Na gut, Dee Willis. Dir kann ich einfach nichts abschlagen. Ich will Vorschuss und Spesen. Und wenn ich Erfolg habe, wird es teuer für dich. Ich kann mir dein Honorar leisten, Carlotta. Ich trete Samstagabend im Berkeley Performance Center auf und dann gehe ich auf Tournee. Und ich möchte Dunroby haben. Ich brauche Dunroby, möglichst schon am Samstagabend. Ja, sicher. Nur ist das Berkeley Center ganz schön groß. Du wirst kaum in Dunrobys abgefahrene Augen schauen können, um dich inspirieren zu lassen. Hör auf und nimm den Scheck. Du nimmst doch Schecks. Den wahren Grund, warum du Dunroby finden willst, sagst du mir vermutlich nicht. Oder doch? Glaubst du, ich lüge? Ja. Warum stellst du nicht die richtigen Fragen? Zum Beispiel, ob er im Bett gut war. Er war gut. Das ist das Einzige, was ich nicht mehr fragen muss, Dee. Mehr kann ich dir nicht sagen. Und jetzt habe ich Kohldampf. Sei so lieb und begleite mich. Als Dee mir erzählte, ihre Plattenfirma veranstalte im Hotel eine Gala für sie mit den wichtigsten Geldtypen der ganzen Stadt, konnte ich nicht Nein sagen. Dees Manager Hal Grady nahm uns unter seine Fittiche. Naja, eigentlich nur mich, weil Dee sofort von einem halben Dutzend Männern jenseits der Jugend in Beschlag genommen wurde. Tolle Party, was? Hal Grady war ein Gnom. Mit Goldkettchen und fiesem Grinsen. Ich hab aus Dee Willis was gemacht. Müssen Sie doch zugeben, Süße, oder? Er wirkte besonders schmierig im Kontrast zu all den Sonnenstudio-Männern, die mit offenen Mündern herumstanden, als würden sie für Zahnpasta-Reklame posieren. Wie geht's eigentlich, Sam? Ich kenne nur einen Sam. Sam Gianelli, meinen Taxichef und Geliebten. Ich fragte mich sofort, wieso meine alte Freundin Dee Willis einen Manager hatte, der Sam Gianelli kannte. Sam stammt aus der Mafia-Familie Gianelli. Oh, warum so ernst, Süße? Hast du Appetit auf lecker Shampoos? Während er immer zudringlicher wurde, winkte er unauffällig einem Typen zu, den ich aus meiner Polizeiarbeit in Erinnerung hatte. Geldwäscherboss Mickey Manganiello. Und mir fiel plötzlich ein, wo ich dies Manager Hal Grady schon mal gesehen hatte. Auf einer Beerdigung des Gianelli-Clans. Der Art von Beerdigung, bei der das FBI alle Autonummern notiert. Hast du heute Abend schon was vor, Süße? Davy Dunroby war nirgendwo registriert. Nicht einmal als Führerscheinbesitzer. Man kannte ihn weder bei irgendeiner Gewerkschaft noch in den Obdachlosenasylen. Also fuhr ich nach einem vertanen Tag nach Hause und zog die Krimskrams-Schublade auf. Bald setzten mir die Gestalten der Vergangenheit zu. Ich musste niesen, weil mir der Duft alten Puders in die Nase stieg. Oh, eines billigen Zeugs, das ich früher mal wohl für sexy gehalten hatte. Außer Hochzeitsfotos mit mir als Braut, Cal als unglaublich gut aussehendem Bräutigam und Davy als Trauzeugen, fand ich Fotos von unseren Auftritten in Dee Willis Band. Dee sang. Davy spielte Leadgitarre. Lorraine und ich Rhythm Guitars. Cal den Bass. Eine verschworene Family. Nur die Schlagzeuger wechselten dauernd. Lorraine war die schönste. Und die erste von uns, die starb. Die Ermittlungen liefen auf Suizid hinaus. Alle hatten ihr Aussehen beneidet. Keiner hatte gedacht, so jemand bringt sich um. She's gone, the hoodoo man. Auf all den alten Fotos schaut Lorraine immer die an. Das fiel mir jetzt erst auf. Sie schaut sie an wie, naja, also, ich würde höchstens einen Lover so anschauen. Carlotta, du musst sofort herkommen. Ah, Dee, ich wollte dich auch sprechen. Ich kann dir allerdings noch nicht sagen, wo Dunroby ist. Ich kann dir höchstens sagen, wo er nicht ist. Carlotta! Was ist denn los, Dee? Du musst kommen, sofort, bitte! Einen Moment lang glaubte ich, Halluzinationen zu haben. Eine leblose Gestalt auf einem Bett. Ich sah sofort die tote Lorraine vor mir. Aber das hier war ein anderes Bett. Lorraine war schon seit Jahren tot und ich stand in Dee Willis sündhaft teurer Hotelsuite. Und auf dies Bett lag die große, dunkelhaarige Brenda. Sie lag quer über dem Bett, die Haut so bleich, dass sie bläulich wirkte. Ihr Gesicht sah aus, als sei es in Eis gemeißelt. Lebendig war sie mir dominant erschienen, aber jetzt kam sie mir fast zerbrechlich vor. Jeder wirkt kleiner, wenn er liegt, sagte ich mir. Hey, komm wieder zu dir, Carlotta. Du hast schon oft Leichen gesehen. Ich legte sacht meinen Handrücken an Brandas Kehle. Kein Puls. Ich hatte auch keinen erwartet. Oh, ich hätte einen Arzt rufen sollen. Oh Gott, ich hätte einen Arzt rufen sollen. Vielleicht ist sie gar nicht tot. Sie klammerte sich an mich. Brandas Jüngling stellte sich zwischen uns. Wir haben nichts angerührt. Vielleicht ist sie doch gar nicht tot. Wir sind alle erst gekommen, nachdem die längst da war und Brenda so gefunden hat. Erst danach. Er log schon wieder. Brandas viel zu junger Lover. Er log, bevor ich ihn überhaupt was gefragt hatte. Wir haben wirklich nichts angerührt. Halt's Maul, Ray Daggett. Halt du bloß das Maul. Dee, hast du etwa nur mich angerufen? Oh Mann, Scheiße, wo ist das Telefon? Hal Grady hat schon nach dem Hotelarzt geschickt, der Manager. Bleib hier! Ich bitte dich, Carlotta. Ich rief auf der Stelle Mooney an, meinen früheren Chef bei der Polizei. Er und seine Leute waren 7 Minuten schneller als der Hotelarzt. Der Gerichtsmediziner traf bald ein und ich war froh, dass Mooney mich auf den Flur hinauswinkte. Sieht aus, als wäre hier deine halbe Vergangenheit versammelt, Carlotta. Und zwar die schlechtere Hälfte. Deine Polizisten sind ja erstaunlich höflich. Da hat wohl die Hotelatmosphäre abgefärbt, Lieutenant Mooney. Ja, eine Fixerleiche im Puff packen die Cops ganz anders an als eine Tote in einem Nobelhotel. Keine Rede von den anatomischen Vorzügen oder Mängeln von Brandas Körper. Lass das. Arbeitest du für die Willis? Ich soll bloß einen alten Freund suchen, der verschütt gegangen ist. Du verschweigst doch was. Die ist eine alte Freundin von mir. Sie hat hart gearbeitet, um so weit zu kommen, und sie kann keinen Skandal gebrauchen. Mord lässt sich nicht gut geheim halten. Was? Wer redet denn von Mord? Na komm, erzähl mir bloß nicht, du hättest dich nicht umgeschaut. Und du willst doch nicht dem Gerichtsmediziner sagen, diese Brenda oder wie sie heißt, hätte sich einfach so hingelegt, als brauche sie nur noch vom Beerdigungsinstitut mit Lilien geschmückt zu werden. Ich weiß, da müssen 2 Gläser auf dem Nachttisch gewesen sein. Man sieht die Ränder noch und ein Glas fehlt. Hat ihr Loverboy, von dem alle reden, einen Namen? Ray Daggett, kenne ich nicht. Ein paar von meinen Leuten würden die Willis gern verhaften, nur weil sie sich so verdammt schuldbewusst verhält. Ich meine, warum rennt sie rum und jammert? Sie hätte einen Arzt rufen sollen und Brenda hätte dann vielleicht noch gelebt. Das Schätzchen, oh, entschuldige, die Dame war schon seit Stunden tot. Ich glaube, die Willis war in Gedanken woanders, Mooney. Die und ich, wir hatten mal eine Freundin, die Selbstmord begangen hat. Lorraine Holbrook. Die hat damals die Leiche entdeckt und das ist jetzt alles wieder hochgekommen. Auch bei mir. Sweet Lorraine. Wart ihr intime Freundin? Wie kommst du denn darauf? Schau mal, Carlotta, wir haben diese Brenda mit nacktem Hintern in dieses Bett gefunden. Die Willis hat immer nur auf Männer gestanden. Mich hast du ihr nicht vorgestellt. Ich habe die einmal einen Typen vorgestellt. Meinen Ex-Mann. Und das war auch der letzte, den ich ihr vorgestellt habe. Mit dem ist sie nämlich durchgebrannt. Liegt dir doch was an mir? Ich würde nur mit dir durchbrennen. Mooney. War nicht so gemeint. Ich ließ ihn stehen, um nach die zu schauen. Ich hatte schon Angst, du wärst gegangen, Carlotta. Wie fühlst du dich? Sie haben mir eine Beruhigungsspritze gegeben. Kannst du klar denken? Ich will nicht denken. Ich will auch nicht mehr, dass du Devi Dunn-Ruby suchst. Ach, wieso denn nicht? Glaubst du, ich hab mir all die Jahre den Arsch aufgerissen, um dann wie Brenda zu enden? Was ist mit Brenda? Die, jetzt sag endlich, was du weißt. Ich weiß nur eins. Da steckt Devi Dunn-Ruby dahinter. Das ist eine Warnung. Eine Warnung, weil ich auf seine Erpressung nicht reagiert habe. Sie mussten ihr eine dicke Spritze gegeben haben, denn die wurde wirklich so ruhig, dass ich endlich aus ihr rauskriegen konnte, was sie mir vorher verschwiegen hatte. Sie hatte einen Erpresserbrief auf Büttenpapier bekommen, von einem Rechtsanwalt, der Stuart W. Lockwood hieß und, nach seiner Schreibkunst zu urteilen, nicht zu den größten seiner Branche zählte. Anwalt Lockwood vertrat Davy Dunn-Ruby und forderte $300.000 Tantiemen, weil in Wirklichkeit Dunn-Ruby die Hits von Dee Willis geschrieben habe. Dunn-Ruby hat nie auch nur ein Wort oder ein Ton zu einem einzigen meiner Songs beigesteuert. Na, dann schmeiß den Brief doch einfach weg. Und Brenda? Davy geht über Leichen. Und ich bin die Nächste. Genau in diesem unpassenden Moment steckte Ray Daggett seinen Kopf ins Zimmer. Die Schmachtaugen hinter nervösem Wimpernklappern versteckt. Anscheinend hatte Hal Grady schon einen Bassisten aufgetrieben. Hal Grady lässt ausrichten. Einen besseren hätte er nicht. Und wegen dem Bass könnte man kein Konzert ausfallen lassen. Ich werde zahlen. Dein Auftrag ist erledigt. Ich schreibe dir noch einen Scheck. Den Fall war ich los. Ich würde wieder Taxi fahren. Ja, und ganz gegen meinen früheren guten Vorsatz würde ich an die alten Zeiten denken. Okay, wir waren schon ein schriller Verein, teilten Strapazen, Speed und Bett. Ich konnte mir trotzdem nicht vorstellen, dass das damit enden sollte, dass einer die andere um $300.000 erpresst. Das Telefon störte, als ich mitten in einem Traum war, in dem sämtliche Dee Willis Bandmitglieder einen Hotelflur entlang rannten und irgendwelche Türen aufrissen und wieder zuknallten. Und ich war immer die Letzte. Ich wachte mit dem Telefonhörer in der Hand auf und hatte den Anwalt von Dees Plattenfirma höchstpersönlich an der Strippe. So erfuhr ich, was mir Dee nicht gesagt hatte. Sie wollte von der Firma einen Vorschuss von $300.000. Dazu hatten die Plattenbosse verständlicherweise keine große Lust. Und ich sollte den Erpresser für sie suchen. Jetzt hatte ich den Fall wieder. Und zwar mit ganz anderen finanziellen Aussichten. Carlotta, kann ich dir bei was helfen? Du hast natürlich wieder gelauscht, Ross. Was? Ja, du hast die Summe gehört, um die es geht. Aber Carlotta, ich habe den Eindruck, dass du wegen irgendwas traurig und melancholisch bist. Ich bin wütend. Und dass du vielleicht meine Hilfe brauchst. Nein. Das heißt, warte mal. Ich glaube, doch. Ja, du kannst mir helfen. Na, wer sagt's denn? Wen soll ich diesmal beschaffen? Er heißt Davy Dunroby und alle Einzelheiten erzähle ich dir später. Und was zahlst du? So ist Ross nun mal. Meine immer nette Mieterin. Immer neugierig, immer hilfsbereit. Und das kann teuer werden. Oder schiefgehen. Oder beides. Also, was springt für mich dabei raus? Weiß ich noch nicht. Ich muss erst was erledigen. Und dafür musst du mir dein kleines Schwarzes leihen. Gut, dann kann ich mir inzwischen die Haare färben. When you got a good friend, baby, stay right by your side. When you got a good friend, baby, stay right by your side. Give all of your spare time, try to love and treat her right. Anwalt Stuart W. Lockwoods Kanzlei war noch schäbiger als seine Schreibkünste. Er hatte einen zu herzlichen Händedruck und ein Lächeln, bei dem er zu viele Zähne zeigte. Eine Mandantenadresse herausgeben? Aber gut, Miss, wie war der Name? Da haben Sie sich geschnitten. Ich nehme keine windigen Fälle an. Und ich bin verschwiegen. Wie ein Beichtvater. Er betonte seine Seriosität derart, dass ich sofort darauf tippte, Stuart W. Lockwood sei bestechlich. Ich fragte ihn ganz direkt, wie hoch der Vorschuss an ihn sei, den ein Mandant wie ich oder wie Dunroby zahlen müsste. Vorschuss? Nun, ab und zu drücke ich ein Auge zu, in besonderen Fällen. Ansonsten bin ich nicht gerade billig, Miss Carlyle. Er hatte überhaupt keinen Vorschuss erhalten, aber er hatte ihn nötig. Also bestach ich ihn gleich richtig. Ich erfuhr, dass sein Mandant ihm lediglich eine Postlageradresse gegeben hatte. Einen privaten Postdienst, eine Deckadresse, um es klar zu sagen. Hallo, Ross? Ja? Hör zu, mach irgendein riesengroßes Paket, am besten eine lange Rolle und liefere es in der Winter Street 385 bei der Firma Express Post Service ab, okay? Und dann schreibst du dir die Autonummer von demjenigen ab, der mit dieser Rolle aus dem Haus kommt, okay? Das kann aber dauern. Ja, natürlich kann das dauern. Du wirst doch irgendeinen Lover bei der Hand haben, der sich dabei mit dir abwechselt, oder? Ich zahle gut, wie du weißt. Doch, diesmal zahle ich wirklich gut, Ross. Und du? Was treibst du die ganze Zeit? Ich ziehe durch die Kneipen, bis ich zugedröhnt bin, okay? Ja, ich sehe schon. Die Arbeit bleibt wieder an mir hängen. Ich brachte meinen Kleiderschrank völlig durcheinander, bis ich endlich das gefunden hatte, was ich für einen Streifzug durch diverse Kneipen passend fand. Die ganze Zeit dachte ich, es sei eine Schnapsidee, den verschollenen Davy dort zu suchen, aber ich tat's trotzdem. Einen guten Blues hören, sagte ich mir, mich in die alte Zeit zurückversetzen, dann wird mir schon was einfallen. Ich überlegte, ob ich mit Begleitung losziehen sollte. Viele Möglichkeiten hatte ich derzeit nicht. Mooney wäre entzückt, aber bestimmt arbeitete er gerade. Und außerdem sah er auch zu sehr nach dem aus, was er war, ein Bulle. Meine zweite Möglichkeit war Sam Janelli. Er hatte mich in seiner Taxifirma eingestellt, als ich den Job sehr nötig hatte. Er hatte mir allerhand beigebracht, zum Beispiel, dass man nie mit seinem Chef schlafen sollte. Aber wir haben uns nicht daran gehalten. Ich stamme aus einer Polizistenfamilie, eher von Gangstern ab. Das Einzige also, was uns vereint, ist die alte Sache zwischen Mann und Frau, die ich nie begreifen werde. Sicher gibt es 100 Typen, die besser für mich wären als ausgerechnet Sam Janelli. Außerdem war er verreist. Entweder lag er in den Armen seiner sizilianischen Mama oder in ganz anderen, was ich mir nicht näher vorstellen wollte. Also zog ich alleine los. Unauffällig gekleidet, flache Absätze, weil ich meine 1,85 nicht noch betonen möchte. Bluse, Weste, Hose, wie eine Anwältin oder sowas. Wie jemand, der zu früh erschienen ist und nun auf die anderen wartet. Verdammt, Carlotta, was machst du hier? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen, Kerl. Ich spiele hier, du offenbar nicht. Das ist der Unterschied. Kerl. Calvin Terrieux. Wie hatte ich annehmen können, ich wüsste es, wenn er wieder in der Stadt wäre. Er ist schon lange fort, hatte die gesagt. Ich brauchte nur die Hände zu sehen und ich würde ihn überall erkennen. Er drehte sich weg und ging zu seinem Bass und spielte. Und die Frauen starrten ihn an. Bei seinem ersten Solo fiel das Scheinwerferlicht auf die Perlmutteinlage auf seinem Bass. Ich war erstaunt, dass er ihn nicht längst versetzt hatte, um Dope dafür zu kaufen. Er sah mich nicht an. Es war, als spielte er für sich allein im Schlafzimmer. Bis zum letzten Song wusste ich nicht, wie man eigentlich ein geschäftliches Gespräch mit einem Ex-Ehemann führen sollte. Aber Kerl wusste auch nicht, wie man sich bei einer Ex-Ehefrau anstellt. Hi. Hi. Hi. Darf ich dich zu einem Drink einladen? Nein. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hast du nicht Nein gesagt. Na ja, gut, aber jetzt bin ich trocken und clean. Absolut. Seit 2 Jahren und 2 Monaten. Vielleicht könnten wir einen Spaziergang machen? Bloß das nicht. Hast du was zu bereden, oder wie? Um es gleich zu sagen, ich muss Davy Dunroby finden. Davy? Mhm. Was hast du mit Davy Dunroby zu schaffen? Wieso musst du Davy suchen? Heute Nacht noch? Reden wir bei mir? Oder wartet zu Hause jemand auf dich, Kerl? Ja? Ratten und Kakerlaken. Keine Frau, die uns beide morgen früh hasst? Nö. Alone. Carlotta, ich muss dir was beichten. Oh, wen hast du denn da im Bett? Den kenne ich ja noch gar nicht. My baby's saying a sad word. Carl stöhnte im Schlaf und rollte sich auf das Kissen neben mir. Ross brachte den Mund nicht zu und ich dachte bloß, schlaf niemals mit deinem Ex-Ehemann. Also Lem, was mein derzeitiger ist und ich, wir haben die Rolle nicht. Die Versandrolle, die ich zum Service bringen sollte. Und wir haben auch keinen gesehen, der sie abgeholt hat. Sie hatten vor dem privaten Postservice gewartet, ob einer mit einer großen Rolle herauskäme. Es kam aber nur einer mit einem Karton. Dass der Typ so schlau war, sich die Rolle einfach in einen Karton stecken zu lassen, damit hatte Ross nicht gerechnet. Sie hatten dem Kerl mit dem Karton nicht nachgesehen, keine Autonummer notiert, sich sein Gesicht nicht gemerkt. Immerhin hatten sie ihn überhaupt wahrgenommen. Naja, der war jedenfalls jetzt gewarnt vor jeder weiteren Nachforschung. Und wer anderes sollte es sein als Davy Dunroby? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin der Ex-Mann. Hey, Carlotta, haben wir heute Nacht über Davy geredet oder habe ich das geträumt? Haben wir nicht. Es schien mir plötzlich nicht mehr ganz so passend. Was willst du von dem alten Knochen dann, Roby? Erste Morgen ist ledig, de Moik euch ledig, sagte meine Großmutter. Heißt, hohler Magen, hohler Kopf. Ich mache uns Frühstück mit Eiern und Speck. Meine Großmutter hätte einen Herzanfall bekommen, wenn jemand in ihrer koscheren Küche Speck gebraten hätte. Aber Speck ist doch dein Lieblingsessen. Alles, was nicht koscher ist, ist mein Lieblingsessen. Ich glaube, ich sollte erst mal Muni anrufen, was die Obduktion ergeben hat. Jedes Mal, wenn wir uns nahe gekommen sind, musst du sofort deinen Lieutenant Muni anrufen. Jedes Mal. Ach, Kerl. Ich werde dir Davy suchen helfen. Muni? Ja? Du bist ja schon im Büro, so früh. Woher kommt dieses plötzliche Interesse an meinem Privatleben? Sag mal, Muni, gibt's irgendwas Neues? Es sieht nicht gut aus für deine Freundin Dee. Es scheint nämlich, als hätte es unser Opfer Brenda gleich dreifach erwischt. Durch Schnaps, durch Tabletten und, um sicher zu gehen, durch eine tödliche Injektion. Also, wir haben Brenda Hunter in Dee Willis Bett gefunden. Tot. Und wir haben Dee Willis, die zuerst am Tatort erschienen ist. Und einen Haufen ihrer Leute, die hinterher dazukamen und uns was vorgelogen haben. Es kann gut sein, dass Dee das Mädchen umgebracht hat. Carlotta? Sag mal, du wirkst so bedrückt. Ich glaube, ich komme mal rüber zu dir. Nein! Ist dieser Gangster Sam Gianelli wieder bei dir? Nein! Na, dann komme ich. Nein, Muni! Versuch lieber, eine alte Akte aufzutreiben. Die Freundin, von der ich dir erzählt habe, Lorraine Holbrook. 1978, Selbstmord, Überdosis. Wohnte in Jamaica Plain. Du meinst also, Dee Willis hätte beide Frauen umgebracht? Um Himmels Willen, nein, Muni, das hab ich nicht gesagt. Mich würde es gar nicht wundern. Oh, ciao, Muni. Bye. Ich sollte nie mit Muni telefonieren, wenn ich nichts anhabe. Ich könnte schwören, dass der durch die Leitung sehen kann. Ich gaffe auch gern. Wir liebten uns noch einmal. Carl hatte nach mir offenbar ein bisschen was dazugelernt. Fährst du heute Nacht Taxi? Sam war aus Italien zurück. Ob du heute Taxi fährst, Carlotta? Ich schüttelte den Kopf. Erstens als Antwort auf seine Frage und zweitens, damit er sich schleunigst an mein schönes rotes Haar zurückerinnere. Er küsste mich mit weichen Lippen und finsterem Gesicht. Carlotta, du weißt, dass ich mich nicht gerne einmische. Aber ich habe da was läuten hören. Anscheinend bist du einer Freundin zuliebe in ein Wespennest getreten. Ein Mann wie Hal Grady bringt dich nur in Schwierigkeiten. Mit Hal Grady hab ich nichts am Hut, Sam. Das ist nur Dee Willis Manager. Er erzählt aber überall rum, wie aufdringlich du seist. Und dass man dich an deinen Hexenhaaren aufhängen sollte. Was heißt überall, Sam? Du kennst doch Mickey Manganiello. Den Geldwäscher? Hal Grady ist einer seiner Strohmänner. Die ganzen Tourneegelder verschwinden bei Manganiello. Na wunderbar, der eine wäscht Geld für die Mafia, der andere verwaltet die Einnahmen einer heißen Nummer wie Dee Willis. Na und? Was hat das mit mir zu tun? Sei doch nicht so begriffsstutzig. Wenn es irgendwo um 300.000 Dollar geht und es gibt eine tote Musikerin und eine zweite meint, sie sei die Nächste, dann, Carlotta, tu mir den Gefallen und halt dich da raus. Und frag mir keine Löcher in den Bauch. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja. Lass uns lieber Liebe machen. Sam. Du willst doch nicht behaupten, das mit uns hätte eine Zukunft. Na dann, lass uns schleunigst was dafür tun. Darling. When you got a good friend, that will stay right by your side. You got a good friend, I've been staying right by your side. Give all of your spare time, try to love and treat her right. Machen Sie es bitte kurz, Miss Carlyle, ich bin beschäftigt. Ich drohte Anwalt Lockwood mit seinem eigenen Brief, in dem er von Dee jene 300.000 Dollar für Dunroby verlangte. Dee hatte mir den Brief nicht geben wollen, aber jetzt waren ihre Musikbosse meine Auftraggeber und die hatten ihr genügend Druck gemacht. Ich hatte den Brief im Original. Sie glauben doch nicht etwa, mir damit Angst einzujagen? Vielleicht sind Sie ja selbst auf die Idee gekommen, diesen Erpresserbrief zu schreiben. Und Mr. Dunroby weiß gar nichts davon. Der Mann hat mir klare Beweise gezeigt. Welche? Die Originalnotenblätter der Songs, auf denen seine Titel über Miss Willis Songs stehen. Können Sie Noten lesen? Natürlich. Nicht. Wozu? Kann ich die Notenblätter sehen? Es wird Sie überzeugen. Okay. Die Partitur von For Tonight ist 6 Seiten lang. Hier sind es nur 3, Mr. Lockwood. Ich habe das Stück selbst gespielt. Hier fehlt die Melodiestimme. Das sind nur die Bassnoten. Dunroby hat aber nie Bass gespielt. Der spielte Leadgitarre. Da müsste also die Melodiestimme drauf sein. Mr. Lockwood? Ja? Das sind nicht Dunrobys Noten. Nicht? Können Sie den Typen, der Ihnen das hier untergejubelt hat, beschreiben? Ja, ich habe ihn nur 2-mal gesehen. Ja, war klein, groß, dünn, dick. Hat er gehumpelt? Wieso sollte er humpeln? Er ist stämmig. Und klein. Mr. Lockwood, das war nie und nimmer Davy Dunroby. Mit Krankenhäusern habe ich meine Probleme. Und erst recht mit einer Sterbeklinik, einer Endstation. Und genau da hatte Cal unseren alten Kumpel Davy Dunroby gefunden. Ich wollte ihn plötzlich gar nicht mehr sehen. Ich wollte ein anderes Bild in Erinnerung behalten. Davy Dunroby, jung, talentiert, crazy und sexy. Aber dann waren wir schon drin im Zimmer. Davy war abgemagert. Seine Augen brannten. Liebe Güte, ist das lange her? Carlotta. Dee. Carl. Lorraine. Die alte Gang. Die ganze verdammte alte Gang. Flüssigkeiten tröpfelten aus Schläuchen in die Venen seines linken Arms. Urin tropfte in einen Plastikbeutel. Davys Hand fühlte sich an wie eine Vogelschwinge. Die hat mal wie eine Lerche im Baum für mich gesungen. Ich habe sie geliebt. Wenn ich Geld brauche, gibt die mir Geld. Mann, ich brauche nur zu fragen. Die gibt mir alles. Alles. Ich hatte Cal instruiert. Es schien mir besser, wenn die beiden Kumpels miteinander redeten. Davy, hast du irgendwelche von Dees Songs geschrieben? Ja, einen Akkord vielleicht. Vielleicht auch nichts. Hast du in letzter Zeit mit ihr gesprochen? Oder ein Anwalt, Lockwood? Lockwood? Lucky Woody? Ihr seid die ersten Besucher. Warum sollte die dir alles geben, Davy? Hey, warum sollte die dir alles geben? Psst. Ein Geheimnis. Euch verrate ich es nicht. Nur Sweet Lorraine. Cal setzte Davy zu, er solle weiterreden. Ich überlegte mir gerade, ob Davy beim Sprechen Schmerzen hätte, aber da schlief er einfach ein. Vom Arzt erfuhren wir, Davy Dunroby sei im AIDS-Endstadium. Die Nasenflügel des Arztes blähten sich bei einem höflich unterdrückten Gähnen und ich fragte mich, wie lange der Mann schon nicht mehr geschlafen hatte. Oh Mann. Hey. Was hast du jetzt vor? Wir wussten beide nicht, wie wir uns voneinander verabschieden sollten. Also zuckte ich bloß mit den Schultern und stieg in mein Taxi. Er stieg nicht ein. Carlotta, sei mir nicht böse, aber du störst. Davy liegt im Sterben. Oh mein Gott. Dee Willis, du sagst mir jetzt auf der Stelle, was das für ein Geheimnis ist zwischen dir und Davy Dunroby. Mir ist schlecht, mir ist hundeelend. Lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich habe ein Konzert zu geben. Was ist mit Lorraine passiert? Mit Sweet Lorraine? Mir ist schlecht. Na, ich kann warten. Sweet, sweet Lorraine. You was happy as a baby girl. You don't need a brand new choo-choo boy. You got the real sweet Lorraine. Ihr Gott, ist die Ogita. Was meinst du? Soll ich damit das Konzert anfangen oder findest du es zu bitter? War Lorraine das Geheimnis? A pair of eyes that the gloomiest lovers lies. Die! Lorraine doch gesagt mit mir nicht. No sex. Ich hab ihr dauernd gesagt, ich könnte nicht mit ihr. Sie hat sich umgebracht aus Liebe. Wieso habe ich mich bloß darauf eingelassen? Ich hatte das nach 2 Wochen schon satt. Ich bin einfach nicht dafür geschaffen. Und Davy hat ihren Abschiedsbrief geklaut. Der Brief war an dich? Wenn das rausgekommen wäre, gute Nacht, meine Karriere wäre im Eimer gewesen. Also habe ich ihm Geld gegeben, immer wieder Geld gegeben. Look down, Zero. Far as my eyes can see the gloomy way. Can't see a better place for me to stay. Can't see nothing mine to me. Glaubst du, dass Davy mir Lorraines Brief zurückgibt? Sie war völlig abwesend. Plötzlich presste sie sich die Hand auf den Magen und stürzte zur Toilette. Ab und zu hörte ich sie würgen. Ich benutzte die Pause dazu, Mooney herzubitten. Als die wieder zum Vorschein kam, schien sie halbwegs in Ordnung zu sein, aber dafür war Mooney irgendwie daneben. Er kam mit einer Theorie an, die im Moment nun ganz fehl am Platze war. Miss Willis, hatten Sie mit Brenda Hunter ein Verhältnis? Mooney, du spinnst! Ray Daggett hatte mit Brenda ein Verhältnis. Die, weißt du noch, wann sich Brenda mit Ray zusammengetan hat? Auf Brenda wartete nicht in jedem Hafen ein Matrose, sie wurde langsam älter. Ein junger Lover ist nicht schlecht on the road. Und schließlich war er immer zur Hand, weil er für Hal Gray die Laufbursche auf den Tourneen ist. Was habt ihr jetzt auf einmal mit Brenda Hunters Groupie? Mooney, Ray muss Brendas Noten geklaut haben. Ja, und damit ist er dann bei Rechtsanwalt Lockwood aufgekreuzt. Es sind Bassnoten, ich habe sie gesehen, es sind Brendas Bassnoten. Ray Daggett hat die erpresst, es war nicht Davy Dunroby. Hey, meinst du das im Ernst? Er hat sich für Davy ausgegeben. Einen besseren hätte er nicht finden können als Davy Dunroby im Krankenhaus. Ja, außer uns wusste wohl jeder, dass er da nicht mehr rauskommt. Was heißt jeder? Naja, vor allem Hal Grady oder... Ja, und Mickey Manganiello oder wer weiß sonst noch alles. Aber wieso hat er dann Brenda umgebracht? Brenda ist ihm wohl in die Quere gekommen. Brenda muss gemerkt haben, dass irgendwas im Busch war. Aber vielleicht hat sie Rays Notenklau bemerkt oder ihr fiel auf, wie verängstigt du warst. Diese Geschichte macht mich nervös. Oder du machst mich nervös, Carlotta. Wenn du glaubst, dieser Ray hat Brenda getötet, wieso hast du mir nicht gleich was gesagt? Naja, weil ich erst jetzt auf die Idee komme. Ja, stattdessen lässt du mich nach der alten Akte von Lorraine Holbrook fragen. Lorraine? Ich sag dir, niemand im Revier am Jamaica Plain will sie suchen. Lass die Sache auf sich beruhen. Was redet ihr denn da? Sie haben nichts zu befürchten, Miss Willis. Der alte Fall wird nicht mehr angerührt. Die war kreidebleich geworden. Und ich dachte schon, sie würde wieder zur Toilette rennen, aber sie blieb stehen und sah uns an, als überlege sie sich, wie sie uns beide umbringen könnte. Ray Daggett ist verschwunden. Hal Grady behauptet, er habe ihn rausgeschmissen. Interessiert euch das? Oder wühlt ihr nur in der Vergangenheit rum? Als erstes beschaffe ich mir einen Haftbefehl gegen diesen Daggett. Mooney hatte mindestens ein Dutzend Leute im Konzertpublikum verteilt. Vom Morddezernat, Drogendezernat, Wirtschaftsdezernat. Ich wusste, dass das natürlich nicht alles Ray Daggett galt, sondern Hal Grady und Mickey Manganiello. Der ganze Männerhaufen hatte nur noch Geld im Kopf. Schmutziges Geld. Geld aus Drogen, Geld aus dem Konzert. Der Mord an Brenda schien vergessen. Die klopfte mit dem hochhackig beschuhten Fuß den Takt an. Und dann sang sie ohne Einleitung. Ich schloss die Augen und dachte daran zurück, wie es gewesen war, ein Teil der Musik zu sein. Ich war nie mehr dabei, seit Lorraine starb und Carl ging. Nie mehr bei dieser Magie, die wie Sex ist. Eine hasserfüllte Sekunde lang wünschte ich, ich könnte irgendwie beweisen, dass die Lorraine umgebracht hatte. Sie hätte es getan, wenn ihr Lorraine im Weg gestanden hätte. Von hier hinten gesehen war die die schönste Frau, die man sich nur vorstellen konnte. Mit der Stimme. Nach einer halben Stunde sagte sie plötzlich klar und deutlich, der nächste Song sei für Davy. Ich stand auf und verließ den Saal. Ich bin sicher, wir schnappen Manganiello bei der Geldübergabe. Ja, und was macht Grady dabei? Er fälscht die Bücher. Da werden einfach mehr Sitzplätze angegeben, als wirklich vorhanden sind. Und andere Tricks. Dann lässt Manganiello die Konzerteinnahmen zur Bank bringen, zusammen mit heißem Geld. Von der Bank fließen die Gelder dann in ein scheinbar legales Unternehmen der Ginellis. Ich hoffe, die Taxifirma von deinem Lover Sam Ginelli gehört nicht dazu. Auf sowas antworte ich grundsätzlich nicht. Mooney zog mich zu seinen Abhörspezialisten in der Nähe eines kleinen Fensters. Wir sahen Manganiello mit Grady in einem Hinterzimmer. Was Manganiello nicht wusste, war die Tatsache, dass Mooney ihr Gespräch abhören ließ. Nimm dir einen der Kopfhörer, du kannst ruhig mithören. Hör zu, Mickey. Ich will nicht mehr mitmachen und nach diesem Mord schon gar nicht. Und ich habe eine böse Ahnung, seit dies Freundin rumschwirrte. Du hast kaum eine andere Wahl, Hell. Es ist gutes Geld. Dadurch kann dein Töchterchen in der feinen Schule bleiben, nicht wahr? Du weißt ja, dass Kindern auf der Schule so manches passieren kann, besonders Teenagern. Oh, du Schwein. Du bist ja so ein Schwein, Manganiello. Das reicht, schnappen wir sie. Die beiden leisteten keinen Widerstand. Aber einer der Männer, die hinter Manganiello im Halbdunkeln standen und die Geldkassetten bewachten, zog plötzlich eine Pistole. Und da sah ich erst, wer es war. Es war Ray Daggett. Mooney duckte sich und die Kugel traf Hal Grady. Ich warf mich auf den Boden, stemmte die Füße gegen die Wand. Unter dem Tisch konnte ich einen von Rays Schuhen sehen. Bevor er noch einmal abfeuern konnte, streckte ich jäh beide Beine aus, rutschte übers Linoleum, packte den Fuß mit beiden Händen und zog ihn unter ihm weg. Mooney zerschmetterte Ray mit einem Handkantenschlag das Handgelenk und griff sich die kleine 22er. Ich hab's ja gleich gewusst. Dieser Daggett bringt uns in Teufels Küche. Da seid ihr auch so drin, Manganiello. Aber mit diesem schießwütigen Idioten hab ich nichts zu schaffen. Mag sein. Es reicht schon, um dich aus dem Verkehr zu ziehen. Hol deinen Krankenwagen schnell. Was macht ihr denn eigentlich? Verdammt nochmal! Ich versuchte es bei Hal mit Mund-zu-Mund-Beatmung und zwang seinen Brustkorb, sich zu heben und zu senken. Ich glaube, er war noch am Leben, als die Ambulanz ihn holte. Na, wie war ich, Carlotta? Sie haben Ray Daggett verhaftet. Das ist doch keine Antwort. Wie war ich? Daggett ist Ihnen wegen der Geldsache in die Hände gefallen. Na und? Zufällig. Der Mord ist Ihnen erst hinterher wieder eingefallen. Ach so. Es ist zum Heulen. Es ist zum Schießen. Du warst großartig, Dee Willis. Wirklich. Danke, Carlotta. Jetzt brauche ich einen neuen Manager und einen neuen Bass. Der heute war grauenhaft. Ja, das stimmt. Ob ich Kell fragen soll? Der ist doch frei. Der ist frei in jeder Hinsicht. Aber nimm ihn bloß als Bass. Wie meinst du das? Ich meine, nimm ihn nicht als Manager. Wie soll ich es denn sonst meinen, Dee Willis? Carlotta spielt den Blues. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Nach dem gleichnamigen Roman von Linda Barnes. Deutsch von Erika Ifang. Carlotta, Christiane von Pöllnitz. Dee Willis, Astrid Meierfeld. Mooney, Stefan Gossler. Sam Janelli, Frank Panhans, Kel Terjeu, Tom Quass, Ross, Lisa Adler, Hal Grady, Udo Groschwald, Ray Daggett, Frank Brückner, Davy Dunroby, Jens Wachholz, Lockwood, Wolfgang Unterzaucher, Mickey Manganiello, Aykut Kajacik. Musik: Michael Gechter, Hans-Dieter Lorenz, Kai Schönburg, Harry Ermer sowie Sidney Bechet, Lightning Slim, Robert Johnson, The Jimi Hendrix Experience und Dee Willis. Schnitt Hermann Leppich, Ton Martin Eichberg, Regieassistenz Gabi Figge, Regie Klaus-Michael Klingsporn. Produktion Deutschlandradio Berlin 1999.